Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Querpass Fußball Podcast. Heute zum 14. Spieltag. Es ist nicht ganz so, wie man vielleicht anfangen sollte, aber wie ich das schon auf der Internetseite geschrieben habe, lieber spät als nie. Bei mir begrüße ich Tobi. Hallo Tobi. Ja, hi Kevin. Ich begrüße auch alle Zuhörer recht herzlich. So, wir haben einen sehr interessanten Spieltag vor uns. Sehr interessant könnten die Spiele Bayern-Frankfurt sein oder Hoffenheim-Leverkusen. Ich glaube, das könnten sehr attraktive Spiele werden, wenn die Mannschaften ihre Topform erreichen. Ja, gerade weil Bayern ja momentan in der Krise steckt. Also erst der Zwist zwischen Van Gaal und Hoeneß und dann gestern die schlechte Leistung in der Champions League. Ich glaube, da werden wir ein spannendes Spiel sehen gegen Frankfurt. Das glaube ich auch. Es könnte in alle Richtungen laufen. Bayern könnte Grotti spielen oder auch genial aufspielen, wie sie ja beide Seiten innerhalb eines Spieles perfekt zeigen können. Also das kann auch nicht jede Mannschaft. Als zweites Topspiel würde ich Hoffenheim gegen Leverkusen sehen. Ich glaube, beide spielen sehr attraktiven Fußball momentan, stehen dementsprechend auch in der Tabelle. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ja, dann wollen wir doch mal anfangen, den 14. Spieltag uns anzuschauen und durchzutippen. Tobi, willst du mit der ersten Partie anfangen? Ja, alles klar. Als erstes Mainz gegen Nürnberg. Mainz im Moment eher im Abwärtstrend. Nürnberg besser als erwartet in die Saison gestartet. Da setze ich mal 1-2 für Nürnberg. Okay. Ich habe zwar wahrgenommen, dass Mainz ihre Leistung nicht mehr so abrufen konnte, wie zu Anfang der Saison, aber ich glaube, dass Mainz sich wieder gefangen hat. Das letzte Spiel haben sie ja auch gewonnen. Von daher gehe ich von einem 2-1 aus. Also Sieg für Mainz zu Hause. Okay. Gut, sie haben natürlich 3-2 eher schlecht als recht gegen Gladbach gewonnen. Da kann man jetzt nicht vom Stoppen einer Negativserie reden, finde ich. Aber du hast schon recht. Vielleicht drehen sie es auch wieder rum. Aber ich bezweifle, dass Mainz diesen Aufwärtsschwung von der ersten Hälfte der Hinrunde so mitnehmen kann. Wer Mainz noch als Meisterkandidaten sieht, der verrennt sich da in Utopien. Also die werden höchstwahrscheinlich noch nicht mal auf Europa-Niveau spielen. Genau, das sehe ich auch so. Vor allem in der Rückrunde dann hat man ja schon sehr viele Mannschaften, die furios gestartet sind, einbrechen sehen. Und ich glaube, das wird auf Mainz auch vielleicht nicht in sehr starker Form, aber es wird auf jeden Fall auf sie zukommen. Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Das ist auf jeden Fall für mich ein schon sehr wichtiges Spiel. Der Hamburger SV zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Die Hamburger hatten ja nun im letzten Spiel wirklich Pech, nachdem sie das Spiel erst gedreht hatten mit zwei schönen Toren von Son, dem sehr jungen Spieler. Ja, das stimmt. Die Stuttgarter stehen relativ schlecht. Ich glaube, 16. sind sie momentan. Von daher erwarte ich von ihnen nicht viel. Von daher gehe ich davon aus, dass die Hamburger endlich mal, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass sie endlich mal anfangen, wirklich vorne und hinten kompakt zu stehen. Und 3-1, sage ich, für Hamburg. Ich glaube auch, dass Stuttgart im Moment eher schwach einzuschätzen ist, zumal sie ja gegen Köln 1-0 verloren haben letzte Woche. Und ich glaube, dieser Negativtrend wird sich auch erstmal noch fortsetzen in Stuttgart. Deswegen schätze ich die Hamburger stärker ein und tippe 1-0 für Hamburg. In der Tendenz auf jeden Fall vernünftig, Tobi. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Einen kleinen Gruß an die Heimat. Hannover 96 gegen SC Freiburg. Tobi, was sagst du? Ja, die Hannoveraner viel besser als letzte Saison noch. Oben mit dabei. Ich schätze die sogar richtig gut ein, obwohl ich das am Anfang gar nicht erwartet hätte, muss ich zugeben. Genau das gleiche gilt natürlich auch für Freiburg, die auch eine super Saison spielen. Und ich glaube, da wird ein offener Schlagabtausch stattfinden und es wird auf ein 2-2 Du hinauslaufen. hattest mir mal vor ein paar Monaten schon gesagt, dass ja die 96er ein Spiel aufziehen, wo sie sehr wenig Ballbesitz haben und eigentlich nur durch Konter dann wirklich gefährlich werden, dass sie selber kein eigenes Spiel aufziehen können. Da sehe ich ein kleines Problem, denn ich glaube auch nicht, dass der SC Freiburg wirklich ja, spielbestimmt sein kann. Von daher mein Tipp 1-1. Obwohl es mir leid tut für unsere vielen Zuhörer, die dann 96-Fans sind, aber ich glaube, das geht nur auf den Unentschieden raus. Ja, so sehe ich das auch. Das hat man häufig gesehen bei Hannover gegen Top-Mannschaften, dass sie da super Konterfußball gespielt haben. Das hat ja, genau, hat es ja erzählt. Und ja, ist natürlich die Frage, wie Freiburg startet. Also ich glaube, die werden schon sehr offensiv starten und ich glaube, ja, wie gesagt, ein offener Schlagabtausch wird stattfinden. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Spiel, glaube ich. Wir werden es mit Interesse verfolgen. Weiter geht's Richtung Betzenberg. Dort spielt nämlich der erste FC Kaiserslautern gegen den erfolgreichen Olympique Lyon-Besieger Schalke 04. Magath war sehr gut drauf gestern. Ich glaube, dass sie den Trend fortsetzen, dass sie den Schwung aus der Champions League mitnehmen und 3-0 gewinnen. Ich sag mal, Raul und Huntelaar werden dort auf dem Betzenberg ein kleines Schützenfest veranstalten. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube, in dieser jetzigen Euphorie kann Lautern einfach nicht mithalten mit Schalke. Also die sind jetzt so oben auf durch diesen Sieg in der Champions League und gut durch, natürlich auch durch das 4-0 gegen Werder am letzten Spieltag. Ich glaube, die werden Lautern überrollen. Ich tippe ein 3-1. Ich glaube, Lautern ist jetzt natürlich nicht die Übermannschaft, aber die haben schon schöne Stürmer vorne. Die werden auch ihre ein oder andere Chance nutzen können, Ja, vielleicht. vielleicht ein schneller Konter. Die haben gute, schnelle Leute auf den Außen. Da kann auf jeden Fall was passieren. Zumal ja nun die Schalker Abwehr nicht gerade für Qualität bekannt ist in den Da letzten muss ich dir Tagen. recht geben, aber gegen Lyon stand sie wirklich, wirklich gut. Also, da war eine ganz klare Steigerung zu den vorhergegangenen Bundesligaspielen zu sehen. Naja, das auf jeden Fall. Aber ja, das war jetzt ein super Spiel und also ich glaube, in der Schalke Abwehr kann auf jeden Fall immer mal ein Ball durchrutschen. Das wird jeden Lautern-Fan freuen. Gehen wir weiter zum momentanen Tabellenführer und schon hochgehandelten ja, Herbstmeister und einige sagen ja schon, dass Borussia Dortmund dann auch Meister wird. Die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Was meinst du, Tobi? Ja, ich glaube wieder David gegen Goliath quasi in Dortmund, ein super Stadion. Ich glaube, da sieht Gladbach keine Sonne gegen. Ja, die Dortmunder sind einfach viel zu stark für diese doch eher kleine Gladbacher Mannschaft, die auf dem letzten Tabellenplatz steht noch. Deswegen gewinnt Dortmund 3-0. Vor allem die jungen Außen, die jetzt ja nun auch zum ersten internationalen Einsatz gekommen sind in der DFB-11 gegen Schweden. Die werden das schon schaukeln. Ganz kurzer Ausflug, dieses Spiel war ja wohl echt grottig. Also, Es war wirklich eins der schlechtesten, die ich von der DFB-11 in der letzten Zeit gesehen habe. die ganzen Medien ordnen das ja der kompakt stehenden schwedischen Mannschaft zu, dass sie ja keine Arbeit nach vorne zugelassen hat. Aber man hätte vielleicht auch nicht so viel erwarten sollen. Schließlich war die deutsche Mannschaft komplett neu zusammengewürfelt. Die Schweden standen kompakt. Aber zum Zuschauen war es nun wirklich echt nichts. Ja, es war kein Festschmaus, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist auch dieser Hype, der jetzt um diese ganze junge Riege gemacht wird, der ist viel zu riesig. Also die müssen erst mal 1, 2 Jahre in der Bundesliga gut spielen, um dann überhaupt erst mal sich in der DFB-11 etablieren zu können. Das ist aus meinen Augen viel zu überzogen reagiert von Löw. Aber er hat halt auf den Druck von außen reagiert, von den ganzen Medien, die fordern das halt immer und Gut, jetzt in dem Freundschaftsspiel kann man das mal Na gut, ausprobieren. die Frage ist dann natürlich auch, ob wir die jemals wiedersehen würden werden, also ein Schürrle oder ein Holtby. Natürlich haben die Potenzial, aber Auf jeden vielleicht Fall. noch zwei, drei Einsätze und wenn sie da dann keine Leistung zeigen, dann werden sie wohl weiterhin nur auf Mainz spielen. Obwohl ja nun viele dran sein sollen. Sogar Bayern soll Interesse haben an den Mainzer Spielern. Deswegen glaube ich, die werden wir nicht mehr lange bei Mainz sehen. Das können wir ja dann, also Transfersachen können wir dann im nächsten Podcast am nächsten Dienstag nochmal ansprechen, Am wenn Dienstag. wir auch die Spiele hier analysieren. Machen wir jetzt erstmal Genau. weiter und gehen nach Bremen. Bremen spielt gegen Pauli zu Hause am Weserstadion. Ja, Bremen, das war ja nun wirklich ein Debakel in der Champions League. Da muss man, da kann man keine andere Meinung zu einnehmen. Bremen hat, also in der Zusammenfassung kam kein Torschuss rüber. Ich glaube auch nicht, dass da groß was passiert ist. Tottenham hat dominiert, Bremen hat zugeschaut. Desolate Zustände, die bei Bremen in der Abwehr eh schon immer waren, nun auch vorne. Und deshalb glaube ich, dass Pauli mit einem klaren 0 zu 2, also 2 zu 0 gewinnt und die 3 Punkte mit nach Hause nimmt. Ja, das sehe ich ähnlich. Also Brems Abwehr war ja noch nie die stärkste. Der Sturm hat halt immer nur ein Tor mehr geschossen als die Gegner mindestens. Wir haben dann mal 4-3 gewonnen oder wenn es dann gut lief, mal 6-0. Das war ja auch ein Standardergebnis mal bei Bremen gegen die kleinen Mannschaften. Aber ja, die Abwehrverhältnisse sind noch schlechter geworden als vorher und im Sturm. Ja, es ist schrecklich, dass eine Mannschaft von einem Spieler so abhängig ist. Ohne Pizarro kann da läuft da überhaupt nichts. Und Almeida wird jetzt verrückt gemacht, also Angebote aus Real Madrid. Und also da, das ist Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass Real Madrid einen Hugo Almeida verpflichten möchte. Also, da hat er einfach nicht die Klasse für, um da zu spielen, neben unseren beiden deutschen Jungs Özil und Khedira. Pauli gewinnt 2-0. Die Wie übrigens bitte? laut Kicker und den spanischen Medien eine sehr gute Arbeit machen sollen in Madrid. Ja, das habe ich auch gehört. Also ich habe jetzt leider noch kein Spiel von denen live gesehen bei Real, aber die sollen auf jeden Fall eine super Leistung bringen. Also was ich Ja, sehr gut freuen wir finde. uns drüber. Ja, Deutsche im Ausland, die Top-Leistungen bringen, das hatten wir lange Zeit nicht mehr. Metzelder hat es versucht, ist gescheitert zum Beispiel. Der jetzt nun wieder bei Schalke sein Glück versucht. Aber ja, also ich finde es echt super, was die da machen. Aber Özil fehlt natürlich bei Bremen überall. Ja, das merkt man. Ein Aaron Hunt kann den überhaupt nicht ersetzen, auch wenn er in seinem Größenwahn das gerne hätte. Und naja, Bremen verliert In auf jeden den Fall deutlich. nächsten Jahren gehen auch sehr viele Spieler weg aus Bremen. Frings wird bald aufhören, Pizarro wird aufhören und noch weitere andere. Da muss sich Bremen in den nächsten Jahren gehörig auf dem Transfermarkt umgucken, damit sie damit die Mannschaft Auf nicht jeden an Fall. Konsistenz verliert. Oder sie setzen auf junge Spieler, wie das Mannschaften wie Mainz machen, die halt auf junge Spieler setzen oder auch Dortmund, das beste Beispiel. Ich glaube einfach, dass bei Bremen dieses Spielsystem oder diese ganze Philosophie veraltet ist. Also alle aufs Schaf, die haben super Arbeit geleistet, aber ich glaube, die beharren zu viel auf alten Methoden. Die müssten mal vielleicht einen neuen Fußballlehrerlehrgang besuchen oder was weiß ich. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass die mit ihrer jetzigen Philosophie viel reißen werden in der Bundesliga. Harte Worte, harte Worte. Nehmen wir die harten Worte doch gleich mit und gehen nach Köln. Dort spielt Köln gegen den VfL Wolfsburg. Muss ich ja sagen, zwei Mannschaften, die ja nun wirklich sehr durchwachsen bis ja wenig überzeugend spielen. Wolfsburg wurde ja relativ hoch gehandelt am Anfang der Saison, ist jetzt auf dem absteigenden Ast und Köln spielt um den Abstieg. Oh, wie fast jedes Jahr. Ich glaube, dass die Geißböcke zumindest an diesem 14. Spieltag 3 Punkte mit nach Hause nehmen können, beziehungsweise zu Hause behalten können. Denn sie gewinnen mit 2-1 gegen Wolfsburg. Und Trainer Schäfer bleibt noch weiter im Amt. Das hoffe ich für die Kölner, dass der Trainer auf jeden Fall weiter drin bleibt. Ich glaube, den kann so schnell kein besserer helfen. Der kennt die Kölner Netzwerke alle in- und auswendig. Der ist schon, was weiß ich, wie lange bei Köln. Der hat schon Jugendmannschaften trainiert. Der war da Spieler. Also wenn sie den jetzt auch wieder entlassen, ich glaube nicht, dass die in kurzer Zeit einen besser geeigneten Trainer für Köln finden werden. Außer vielleicht Poldi, der kennt sich vielleicht noch besser aus in Köln, ja, der will ja auch nie weg. Aber ich glaube, der ist noch ein wenig zu, ja gut, zu geistig beschränkt, um Trainer zu werden bei Köln. Du hast das ausgesprochen, was wir alle denken. Ja, also um zum Spiel zurückzukommen, ich glaube, Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Köln. Auch wenn die Wolfsburger auch nicht überzeugend gespielt haben in den letzten Spielen, 1-1 gegen Pauli, letzten Spieltag. Ja, ich glaube, da setzt sich die Qualität im Sturm von Wolfsburg einfach durch. Auch wenn die Kölner mit Poldi meiner Meinung nach wirklich einen guten Spieler haben, der nur leider zu schwanken spielt, werden die Wolfsburger mit Diego, Dzeko, Grafitsch vorne auf jeden Fall ihre zwei Buden machen und 2-1 gewinnen. Wir werden am Ende des Spieltags abrechnen, dann sehen wir's. Gut. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren beiden Spitzenspielen. Fangen wir an mit Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Genau. Die Bayern, dein Club. Sag du mal was dazu, weil wenn ich dazu was sage, wird's vielleicht zu negativ. Sie kriseln, um es ja, leicht auszudrücken. Genau. Ja, das stimmt allerdings. Es ist in letzter Zeit teilweise wirklich nicht schön anzuschauen, was die Bayerner machen. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Die haben super Qualität im Kader. Auch wenn jetzt Ribéry, gut, der kommt langsam zurück. Robben wird wahrscheinlich noch länger ausfallen. Die haben trotzdem noch super Männer auf dem Platz. Und ich verstehe dann einfach nicht, wie innerhalb von 15 Minuten so ein Einbruch in einer Mannschaft stattfinden kann. Das ist mir immer noch unerklärlich. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich für meine Bayern und sage, die gewinnen 3-2 gegen Frankfurt. Frankfurt, ein super Verein in der letzten Zeit, muss ich sagen. Hauptsächlich geschuldet Theofanis Gekas, der nun Torschützenkönig werden möchte. Ein guter Aspirant auf jeden Fall dafür, weil einfach das ganze Frankfurter Spiel auf Gekas ausgelegt ist, muss ich sagen. Der kriegt einfach aus allen Bereichen kriegt er vorne die Bälle zugespielt und er steht einfach immer richtig. Ja. Mehr muss ein guter Stürmer nicht können. Er bewegt sich ja nicht viel. Ich glaube, laut Statistik hat er erst ein Tor erzielt, wo er außerhalb des 16er stand. Genau. Das war, glaube ich, letzten oder vorletzten Spieltag. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls läuft er wohl nicht sehr viel, ist auch ein sehr fauler Spieler, aber er steht immer richtig und er hat eine super Quote. Unerklärlich. Von daher kann es gut sein, dass er sich da durchsetzt als Torschützenkönig. Man würde ja gerne was gegen ihn sagen, ja, weil er halt faul ist, trainingsfaul auch. Ja, wir könnten seine Frisur bemängeln. Die ist wirklich eines für dich nicht angemessen, aber. Naja, ein paar Geheimratsecken, mein Gott, ein paar mehr überall. Ich würde auch sagen, dass er also mindestens ein Tor schießt, weil in meinem Tipp Frankfurt nämlich 2-1 gewinnt. Hoeneß wird sich danach sehr echauffieren und die Bayern rutschen weiter ab, so leid es mir tut, Tobi. Naja, die Bayern werden schon am Ende Meister. Gut, kommen wir zum letzten Spiel. Oh, da sagst du aber gar nichts zu, ja? Nein, da sage ich nichts zu. 1899 Hoffenheim, das Lieblingskind der Liga. Ich persönlich mag sie eigentlich überhaupt nicht. Spielen gegen Bayer Leverkusen zu Hause. Ich mach's kurz und knapp. Sie verlieren 2-0. Also 0-2. Bayer Leverkusen nimmt die 3 Punkte mit. Ist in meinen Augen einfach die bessere Mannschaft momentan. Hoffenheim zwar auch ganz gut begonnen, aber ich glaube, das wird zur Herbstmeisterschaft und aufs große Ganze dann nach dem 34. Spieltag gesehen auch nur ein durchschnittliches Mittelmaß im Großen und Ganzen. Von daher, Leverkusen, mein designierter Vizemeister, gewinnt 2-0. Ja, ich sehe das ähnlich, obwohl ich jetzt nicht so diesen Riesenhass auf Hoffenheim habe. Geld muss nun mal irgendwie rankommen, sonst kann man sich nicht halten. Leider ist es nun mal so. Ich würde es nicht Hass nennen, es ist einfach nur eine gepflegte Unsympathie. Naja, immerhin. Ja, aber ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Hoffenheim. Ja, da kommen jetzt viele Spieler wieder zurück. Der Diok hat schon ersten Einsatz gegen Bayern wieder gehabt letzte Woche. Und ich glaube, wenn jetzt die Verletzten wieder zurückkommen, wird Leverkusen noch schwerer zu schlagen sein. Was sogar Bayern ja nun letzte Woche nicht gelungen ist. Jedenfalls wird Leverkusen auf jeden Fall gewinnen in Hoffenheim. Da gehe ich auch von aus. Auch wenn ich Hoffenheim gut einschätze, ehrlich gesagt. Also die haben mich überzeugt in den letzten Spielen. 4-0 gewonnen gegen Frankfurt letzte Woche. Das war ein schönes Spiel von Hoffenheim, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, gegen Leverkusen reicht es nicht. Ja, wie schon gesagt, wir werden am nächsten Dienstag dann abrechnen in unserem nächsten Genau. Podcast. Ich werde die Ergebnisse auch auf der Seite nochmal veröffentlichen. Ihr könnt ja mittippen und ja, wir machen so ein kleines System draus, Tobi und ich. Wir sagen, wenn die Tendenz richtig ist, gibt's einen Punkt und wenn das Ergebnis richtig getippt ist, gibt's 3 Punkte. Und ich würde sagen, wenn die Saison dann rum ist, dann, ja, der Gewinner kriegt ein Sixpack Bier oder irgendwie sowas. Ja, auf eine ganze Saison gesehen kann man ja schon mal einen Kasten springen lassen. Auf ein Wort. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit dem Spieltag 14 und sehen uns Genau. dann in alter Frische nächsten Dienstag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tobi, möchtest du noch ein Wort an unsere Zuhörer richten? Ja, schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns so lange ausgehalten habt. Ich glaube, es wird ein sehr interessanter Spieltag. Guckt alle Fußball. Jawohl. Dann bis dann. Tschüss. Genau, ciao. So Das, unkonstant. da werden wir sicherlich noch drüber diskutieren. Auf jeden Fall. Als zweites Spitzenspiel würde ich Hoffenheim gegen Leverkusen veranschlagen. Beides Mannschaften, die attraktiven Fußball spielen können. Ja, anschlagen. Habe ich anschlagen gesagt? Okay. Also, das macht dich nur sympathisch. Okay. Jetzt habe ich. Okay, egal. Schneide ich raus. Ja, als zweites Topspiel, Ja, da als kannst du zweites weiter. Topspiel würde ich Hoffenheim gegen Leverkusen veranschlagen. Was sagt man denn da? Setzen? Doch nicht veranschlagen. Was ist denn das? Das ist doch Doch. kein Wort. Dann sage ich halt setzen. Ja, als zweites Topspiel würde ich Hoffenheim gegen Leverkusen setzen. Bin ich auch deiner Meinung. Okay, ich sag was ganz anderes. 1899 Hoffenheim. Das Lieblingskind der Lieder. Das Lieblingskind der Lieder, ja. Gut. Ja.